Kundgabe 5487. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.09.1952. Verlangen nach Licht im Jenseits. Geistige Gespräche. Das Verlangen im jenseitigen Reich nach Licht ist sehr groß bei denen, die erkannt haben, dass der Seligkeitsgrad abhängig ist von einer gewissen Erkenntnis, die ihnen aber fehlt. Es sind dies Wesen, denen auf Erden eine gewisse Gutheit nicht abzusprechen war, die sich bemühten, recht und gerecht zu handeln, jedoch keinerlei Glauben besaßen an eine Macht über sich, an ein Fortleben der Seele, an ein geistiges Reich. Diese Glaubenslosigkeit hat sie auch unempfänglich gemacht für geistiges Wissen auf der Erde. Es fehlte der Wille zum Glauben. Darum sahen sie alles als unwirklich und unwahr an, was als außerhalb des Erdenlebens seiend vertreten wurde von gläubigen Menschen. Es fehlte ihnen der Wille, darüber etwas zu erfahren, weil sie nicht glaubten, weil aber auch das Erdenleben ihnen so außerordentlich wichtig schien, dass sie nur für dieses arbeiteten und schafften. Im jenseitigen Reich nun erkennen sie stets mehr und mehr die Realität des geistigen Reiches und sind doch nicht imstande, Klarheit zu gewinnen über ihre eigene Existenz und über ihre Lage. Sie wissen nicht, was wirklich und was unwirklich ist. Sie sehen unklare Bilder, die sie nicht verstehen. Sie werden zum Denken angeregt und finden sich doch nicht allein zurecht. Und sie verlangen nach Licht, nach Erkenntnis und sind dankbar, so ihnen diese gegeben wird. Der mangelnde Glaube aber erschwert es den Lehrenden im geistigen Reich, für ihre Belehrungen Glauben zu finden, weil ihnen alles unannehmbar erscheint durch ihre Einstellung, die sie auf Erden hatten. Doch sie streben unentwegt nach Aufklärung, sie wollen die Wahrheit wissen, und darum wird sie ihnen auch zugeleitet. Das jenseitige Reich erkennen sie nun als wirklich an, weil ihnen das Wissen um das irdische Leben nicht gänzlich genommen ist. Sie sind also nun schon überzeugt von dem Fortleben nach dem Tode. Und diese Überzeugung treibt sie an, emsig zu suchen nach dem, was ihnen fehlt, nach Licht. Und sie werden auch nicht müde und weilen überall dort, wo ihnen Aufschluss gegeben werden kann. Und doch kann ihnen das Licht erst dann gegeben werden, wenn in ihnen der Liebewille rege wird, damit zu arbeiten. Darum ist so manche Seele unsagbar lange Zeit ohne Licht, ohne Wissen, trotz ihrem Verlangen, weil sie noch kein Mitgefühl hat für das mit ihr leidende Geistige, weil sie nur aus egoistischen Gründen Licht verlangt und es ihr darum auch noch nicht gegeben werden kann. Menschen aber, die auf Erden bemüht waren, ihren Mitmenschen zu dienen, sei es durch Erfindungen, durch Beratung oder Belehrungen, werden auch im jenseitigen Reich das Gleiche tun wollen und darum oft sehr schnell eingeführt in das rechte Wissen, weil sie dann gleichfalls dienend tätig sein wollen und können und zum Segen der Unwissenden Seelen wirken können. Doch zwangsweise zugeführt wird keinem Wesen das Wissen. Es muss innig begehrt werden und eifrig erstrebt. Es bleibt dann immer noch der Seele überlassen, wie sie sich einstellt zu dem ihr zugeführten Licht. Es wird dieses aber nicht seine Wirkung verfehlen, so wie ernstlich der Wille vorhanden ist, es recht zu verwerten. Großen Segen können darum auch die Belehrungen von Seiten der Menschen auf Erden stiften, wenn immer daran gedacht wird, dass bei jedem geistigen Gespräch zahlreiche Seelen zugegen sind, daran teilnehmen und darum auch die Belehrungen im Liebegeist geführt werden sollen, der nun auch ausstrahlt auf jene Seelen und ihnen jeglichen Ablehnungswillen nimmt. Wer selbst Geistesgut besitzt, das der Wahrheit entspricht, der soll es auch allen denen zuführen, die Mangel daran haben, und oft der Seelen im Jenseits gedenken, die mitunter williger sind, es anzunehmen, als die Menschen auf der Erde, die noch in ihrem Scheinleben alles ablehnen möchten, was auf ein jenseitiges Leben Bezug hat. Gute und böse Reden auf Erden finden im jenseitigen Reich Widerhall. Dessen gedenket immer und bemüht euch, stets so zu denken und zu reden, dass die jenseitigen Seelen lernen können, dass sie euch gern zuhören und immer einen Vorteil für sich gewinnen. Und ihr werdet immer von Seelen umlagert sein, die auch euch dienen wollen, wie es ihre Kraft erlaubt. Licht verbreiten könnet ihr in jeder Weise, und ihr werdet in den lichthungrigen Seelen im Jenseits stets dankbare Schüler finden, und eure Arbeit für das Reich Gottes wird gesegnet sein. Amen.